15. Überprüfen Sie, ob die Verbformen, die Sie eingetragen haben, richtig sind. Escrevo, escreves, escreve, escreve. Escrevemos, escrevem, escrevem. Vendo, vendes, vende, vende, vendemos, vendem, vendem. Aprendo, aprendes, aprende, aprende, aprendemos, aprendem, aprendem.